Erster, alle Völker und Nationen sollen zuhören. Die ganze Erde und alles, was darauf lebt, soll hören. Zweiter, Jahwe ist wütend auf alle Völker. Er ist wütend auf ihre Armeen. Er hat sie verflucht. Er hat sie zum Töten bestimmt. Dritter, die getöteten Menschen liegen dort. Ihre Leichen stinken. Die Berge sind voller Blut. Vierter, alle Sterne verschwinden. Der Himmel rollt sich zusammen wie ein Buch. Die Sterne fallen ab wie Blätter vom Weinstock. Sie fallen ab wie welke Blätter vom Feigenbaum. Fünfter, mein Schwert im Himmel ist bereit. Es kommt nun auf Edom herunter. Es kommt auf das Volk, das ich verflucht habe, um es zu richten. Sechster, Jahwe hat ein Schwert. Es ist voller Blut und Fett. Es ist das Blut von Lämmern und Böcken. Es ist das Fett von Schafen. Jahwe macht ein Opfer in Bozra. Er macht ein großes Schlachten im Land Edom. Siebter, Wildochsen und Stiere werden fallen. Das Land wird voller Blut sein. Der Boden wird voller Fett sein. Achter, Jahwe wird sich rächen. Er wird Edom bestrafen. Das ist für Zion. Neunter, Edoms Bäche werden zu Teer. Seine Erde wird zu Schwefel. Das Land wird zu brennendem Teer. Zehnter, es wird Tag und Nacht brennen. Der Rauch wird immer aufsteigen. Das Land wird für immer leer und zerstört sein. Niemand wird dort gehen. Elfte, Pelikane und Rohrdommeln werden dort leben. Uhus und Raben werden dort wohnen. Jahwe wird das Land ganz leer und zerstört machen. Zwölfter, die wichtigen Leute von Edom werden verschwinden. Niemand wird mehr König sein. Alle seine Führer werden verschwinden. Dreizehnter, Dornen, Nesseln und Disteln werden in den Palästen wachsen. Sie werden auch in den starken Mauern wachsen. Schakale und Strauße werden dort leben. Vierzehnter, Wildkatzen und Schakale werden sich treffen. Ziegengeister werden sich dort treffen. Nur die Lilith wird dort wohnen und sich ausruhen. Fünfzehnter, die Schlange baut dort Nester und brütet. Sie legt Eier und brütet im Schatten. Viele Raubvögel kommen dort zusammen. Sechzehnter, lest in Jahwes Buch nach. Nichts davon fehlt. Jahwe hat es gesagt. Sein Geist hat alles zusammengebracht. Siebzehnter, Jahwe hat entschieden, wer das Land bekommt. Er hat das Land mit einer Schnur aufgeteilt. Sie werden es für immer besitzen. Ihre Kinder werden auch dort wohnen.